Mutter? Mutter? Ist das... Schätzchen? Bist du wieder da? Bist du gekommen? Ich sehe, dass du es bist, Mutter. Aber warum weinst du? Ich... Das brauchst du nicht, Mutter. Ich bin hier, bei Mr. Toms. Wirst du wieder mein Gesicht berühren? Oder meine Hand halten? Du hast versprochen, dass... Schätzchen? Schätzchen? Geh nicht. Du hast doch versprochen. Habe ich etwas falsch gemacht? Schätzchen. Schätzchen. Geständnisse eines Mediums. Hörspiel von A.L. Kennedy. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Sie sitzen im Dunkeln, Mr. Parker. Toms? Ach, Sie. Der Express aus Brüssel fährt ein und fährt wieder aus. Wieder einmal. Ich dachte, Sie hätten auch... Thompson sein können? Nein, bestimmt nicht. Und das war der letzte Zug heute Abend. Kein Thompson. Er wird morgen kommen. Er wird sich verspätet haben. Sie kennen ja Thompson. Haben Sie heute schon was gegessen, Mr. Parker? Nun ja, wissen Sie, ich habe... Gewartet. Hier auf dem Bahnsteig. Jetzt schon 3 Tage, richtig? Höchstwahrscheinlich hat er telegrafiert, nur... Mr. Morton, ich kann nicht in unsere Unterkunft. Wir sind geldschuldig und Thompson hat mir nichts... Es ist nichts Parker, mehr da. Parker, Sie und ich werden in meinem Hotel speisen. Mögen Sie das Essen hier? Ich finde die deutsche Küche reichlich schwer. Hoch mit Ihnen. Ich nehme Ihre Tasche. Nein, die trage ich selbst. Wie Sie wünschen. Ich würde sie nicht stehlen, Parker. Ich bin ehrlich. Niemand ist ehrlich, Sir. Das liegt nicht in unserer Natur. Nun gut, weiter geht's. Nach dem Essen wird es Ihnen besser gehen. Wenn wir nicht die anderen belügen, so können wir doch nicht umhin, uns selbst zu belügen. Sie haben einen weiten Weg hinter sich, Parker. Darum sind Sie müde. Und Sie sollten mir davon erzählen. Wovon? Von Ihrem weiten Weg, damit Sie sich beruhigen. Ich darf mich nicht beruhigen. Ich darf nicht. Parker, Sie sind in einem fremden Land gestrandet. Ohne Geld, ohne Freunde. Wie viel tiefer wollen Sie noch sinken? Welche Strafen glauben Sie noch zu verdienen? Nein, keine Antwort. Nur Steak und Bremer Bier. Dafür ist die Stadt berühmt, wenn auch für sonst nichts. Er hat mir davon erzählt, von dem Bier. Und jetzt denken wir nur noch an das Abendessen. Parker, ja? Kommen Sie mit mir. Kommen Sie. Also, was wollen Sie? Nichts, was Sie mir nicht geben sollten. Wir werden uns vor den Kamin setzen, mehr trinken, als ratsam ist, und Sie werden Ihre Seele erleichtern. Beichten. Meine Seele. Die einzige, die uns betrifft. Kümmern Sie sich nicht um meine Seele. Ich war ein Narr. Ach so, aber Parker, das ist doch das Einzige, was uns Menschen wahrhaft verbindet. Männer wie Frauen, wir sind alle Narren. Das macht uns so liebenswert. Und nun erzählen Sie, bitte. Ich kann nicht. Wie könnte ich? Es war alles so... schön. Die Seancen, die Vorführungen, die ganzen Beweise in Freimaurerlogen und Arbeiterbildungsvereinen und in tief dunklen Zimmern. Hier ist ein kleiner Junge. Geisterstimmen, Geistergestalten. Die Haare noch gelockt. Der Glanz des fernen, glücklichen Sommerlands, sagt, herabgestiegen, unser Zeitalter zu erleuchten. Dass er seine Sonntagsschuhe nicht leiden kann. All die Wunder des Dunkels. Und das Kupfer. Er hatte Angst vor dem kupfernen Waschkessel. So viel kochendes Wasser jeden Montag. Übernehmen Sie ihn, Schwester. Er kommt zu Ihnen. James? Ja, James. Guter Gott, sollten wir ihm helfen? Das bezweifle ich. Es ist ein anderes Medium hier. Eine neue Kraft. Mir wurde sein Gesicht gezeigt. Er ist so bleich, so dünn. Glauben Sie, dass er krank ist? Brüder. Es heißt doch als Medium. Schwester, ich habe heute Abend keine Kräfte mehr. Wir müssen aufhören. Bitte, das Lied. Er wollte ein dramatisches Ende, das ist alles. Wie können Sie immer noch zweifeln? All diese Menschen heute Abend, sie haben mit ihren Verstorbenen gesprochen, mit Kindern, Ehemännern, die Frau dieses Arztes. Sie haben geweint. Ich auch. Weil sie ein gutes Herz haben. Zu gut für sowas. Ich weiß, die Menschen hier wirken ein wenig seltsam. Seltsam? Die sind geisteskrank. Verhandeln ihre allerpersönlichsten Verluste, ihre Schmerzen in einem öffentlichen Saal. Ja, es wäre besser, bei jemandem zu Hause zu sitzen. Oh ja, mit wildfremden Händchen halten, während um einen herum die Möbel tanzen. Auf keinen Fall begleite ich sie noch einmal zu so einem Schauspiel. Das sind Beweise, Mills. Es sind Taschenspielertricks. Was für Taschenspielertricks? Das war gerade Thompson. Thompson? Womöglich das größte Medium unserer Zeit. Wie hätte er irgendetwas von dem, was er uns berichtet hat, auf natürlichem Wege erfahren sollen? Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Illusionist. Aber ich weiß ganz sicher, dass nichts davon echt war. Und dass unser Herr Wasser in Wein verwandelt, Tote zum Leben erweckt hat? War das auch alles nicht echt? Die Wunder? Sie sollten sich mal reden hören. Das hier ist doch nicht das Gleiche. Das sind Tricks. Oder Totenbeschwörung. Die Toten auferstehen lassen. Was kann damit schon Gutes erreicht werden? Gutes? Es ist der Beweis, Mills. Für das ewige Leben. Man hat uns vom Himmel gesprochen, vom ewigen Licht der Seele. Aber haben wir je Beistand erhalten? Ein Zeichen, dass es wirklich wahr ist? Hier ist das Zeichen. Hier ist die Wahrheit, die alles wahr macht. Wir wissen nun, dass unsere Toten nicht tot sind, dass sie im Sommerland weiterleben, dass sie zu uns kommen können. Sehen Sie nicht, wie wundervoll das ist? Die vereinte Menschheit, keine Glaubensbekenntnisse, keine Unterschiede, nur die Wahrheit unserer ewigen Natur. Parker, kommen Sie bitte am Sonntag zu uns zurück, ja? Spielen Sie wieder Orgel, reden Sie mit Ihren wahren Freunden. Sie sind ein Mann des Glaubens, Sie bitte, Sie brauchen keine Beweise. Das Sie begreifen nichts. Nein, Sie wollen nichts begreifen, weil Ihre Macht schwindet, während John, unsere... John, bitte, es tut mir leid, aber wir können keine Freunde bleiben, wenn das so weitergeht. Nun, dann sind wir eben keine Freunde mehr. Aber kommen Sie noch einmal mit, wenn Sie die Manifestation sehen könnten. Ich habe genug gesehen. Gute Nacht, John. Leben Sie wohl. Also gut. Leben Sie wohl. Wenn Sie es so wollen, leben Sie wohl. Sie sind Mr. Parker. Wer? Mr. Thompson. Aber Ihnen war unwohl. Eine vorübergehende Schwäche. Sie sind Mr. Parker. Woher wissen Sie meinen Namen? Ich bin, wie Sie sagten, womöglich das größte Medium unserer Zeit. Sie haben das... Ich habe gehört, wie Ihr Freund Sie angeredet hat, aber ich habe Sie schon vorher erkannt. Sofort. Ich hatte eine Eingebung. Ach, Mr. Parker. Ach, ich hätte mir nie träumen... Sie sind ein Vorbild, Sie sind... Das Medium, das Papier, die Tinte, nicht der Geist, nicht die Worte, nur das Medium... Ihre Mutter ist dahin gegangen. Im Herbst. Der Anbruch des Frühlings schmerzt sie. Die Rückkehr des Lebens, während sie doch nicht wiederkehrt. Und an ihrem Geburtstag haben sie sich ihrer erinnert, sind zum Grab gegangen, haben davor gestanden. Es war ein kalter Tag. Sie haben die Zeit vergessen. Ja, sie haben etwas von ihr. Sie haben, ja, da. Dieses kleine Medaillon an ihrer Uhrkette. Sir. Das hat ihr gehört. Mr. Thompson. Sie glauben, Sie könnte sie nicht sehen? Bitte hören Sie auf. Ich meine, bitte, das ist zu Parker, viel. Was machen Sie? Wie bitte? Beruflich. Sie sind so eine Art Sekretär, richtig? Ja, in einer Reederei. Arbeiten Sie stattdessen für mich. Wie bitte? Aber ich kann doch Arbeiten nicht... Sie mit mir zusammen, bitte. Aber, Sir, welchen Nutzen könnte ich für einen Mann wie Sie haben? Einen Sie so können mir von großem Nutzen sein. Es ist mir gezeigt worden. In Zeichen und Träumen. Mein spiritueller Führer, John King, hat es mir heute Abend wieder gezeigt. Sie waren der Grund für meine Schwäche, meinen Sturz. Reisen Sie mit mir. Unterstützen Sie mich in dem großen Werk. Aber ich bin gewöhnlich. Mr. Parker, an Ihnen ist ganz und gar nichts gewöhnlich. Oh, bitte verzeihen Sie mir. Sie haben weltliche Bande, Eine Familie, nein. Eine Ehefrau, eine Geliebte. Nein, nichts davon, niemand. Könnten Sie mir etwas Zeit lassen zum Nachdenken? Dann also morgen, um 8 Uhr abends. Ich habe eine Sitzung bei den Hardings am Cheney Walk. Kennen Sie London? Noch nicht sehr gut. Aber Sie sind des Werkes wegen hergekommen, nicht wahr? Wegen des großen Werkes. Man sagte mir, die Sitzungen seien hier besser. Das sind sie auch. Hier, meine Karte. Sie werden sie dem Diener überreichen, der Ihnen die Tür öffnet. Sie werden sich von ihm nicht einschüchtern lassen. Sie werden sich von niemandem einschüchtern lassen. Sie werden als mein Repräsentant auftreten, einverstanden? Oder haben Sie andere Pläne? Nein. Pläne? Nein, habe ich nicht. London ist Cheney Walk? Die Geister werden erfreut sein. Das ist, ja, gut. Wirklich? John King wird entzückt sein. Ihre Mutter ist nie fern, Mr. Parker. Und sie versteht. Sie für... Bis morgen. Seien Sie pünktlich. Ich kam zu früh. Komme ich immer. Thompson kam zu spät. Kommt er immer. Kann ich Ihnen helfen? Wenn Sie als Herr Ihrer eigenen Zeit auftreten und Ihre Stellung etablieren wollen... Ich bin Mr. Thompsons Repräsentant. Wenn Sie durch Ihre Abwesenheit kalte Öde verbreiten wollen... Verstehe. Dann seien Sie nie pünktlich. Servus, Sir. Nicht einmal annähernd. Hier entlang, bitte. Hat er einmal gesagt. Ich trug meinen einzigen sauberen Kragen... Und meinen Sonntagsanzug, früher für den Kirchgang. Ein Herr, der von Mr. Thompson kommt. Die Sohle meines linken Schuhs war gebrochen, blieb ständig am Teppich hängen. Ach, wir freuen uns so auf ihn. Diese herrlichen Teppiche. Lady Mountjoy hat seine körperlichen Manifestationen in den Himmel gelobt. Aber ich war Mr. Thompsons Repräsentant. Arbeiten Sie schon lange mit ihm, Mr.? Drei Wörter veränderten die Welt. Parker, sein Repräsentant. Und wissen Sie was? Ich fühlte mich sicher. Im Gleißen der Hemdbrüste, im Glitzern von Juwelen und Geld, unter den Damen und Herren, die das Sagen haben, fühlte ich mich sicher, weil Thompson kommen und die Ewigkeit ihm folgen würde, die Wahrheit. Es wurde eine bemerkenswerte Seance. Das, Julia. Seht nur. Julia? Dort vor der Wand. Er steigt. Thompson steigt empor und ich fühle... Oh, Howard! Julia! Gütiger Himmel, tatsächlich. Er steigt. Aber das kann er doch nicht. Doch, er konnte. Er schwebte hinauf zur Decke. Eine seltsame kleine Flamme an einer Hand und seine Füße. Seine Füße wurden von Engeln getragen. Schritten auf Gebeten, auf erhörten Gebeten. Sie werden doch keinen Anstoß nehmen, wenn ich Sie entlohne. 5 Guineen, genug? 5? So viel? Wofür? Anständige Schuhe, die nicht knarren. Ein halbes Dutzend guter Hemden und Kragen, 2 Anzüge, 2 Westen. Nicht zu düster, nicht zu hell. Einstecktücher und Unterwäsche. Hier die Adresse meines Schneiders, der wird Ihnen weiterhelfen. Bitten Sie ihn um meine übliche Anzahl von Taschen. Wenn Sie für mich arbeiten, werden Sie Taschen brauchen. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich für Sie arbeite. Müssen Sie mir das erst sagen? Nun ja, ich... Wenn ich behilflich sein kann, natürlich. Aber sind Sie sicher? Ich bin mir immer sicher. Meine Konstitution gestattet mir nichts anderes. Die Manifestation heute Abend. Diese Kraft. Ich habe noch nie so starke Beweise für das Leben nach dem Tod gesehen. Falls es der Beweise bedürfte. Ja, falls es der Beweise bedürfte. Nein, ich meinte nicht, dass... Ich konnte die Blumen fast riechen. Aus dem Sommerland. Das glückliche Sommerland, ja. Verzeihung? Ach, sehen Sie mal, auf der anderen Straßenseite. Wenn das kein Zeichen ist, Parker, dann gibt es keine. Sehen Sie? Wohin denn, Sir? Na, dahin. Hey, Morton. Bruder Morton. Der Morton? Thompson! Nicht in Paris. Natürlich, der Morton. Bruder, nicht in wo auch immer. Ich umarme Sie brüderlich in der Gemeinschaft des Geistes. Und mögen die Mächte des Äthers Sie schützen und führen. Wer ist das? Der Herr mit der Miene eines aufgeschreckten Kardeljaus. Das ist Mr. Parker, der jetzt für mich arbeitet. Sie sind der Morton? Mr. Morton? Das Medium? Mr. Morton? Oh, er spricht also doch. Richtig, Parker. Sie stehen auf einer ganz gewöhnlichen Straße im Jahr unseres Herrn 1879. Genau. Jedenfalls fast genau zwischen den beiden größten Hellsehern der Welt. Mhm. Zufrieden? Ich... Atmen, Parker, atmen. Parker wird so, glaube ich, eines Tages ein hervorragendes Medium sein. Und seine Augen? Noch nicht geöffnet, aber mit der Zeit. Und schauen Sie sich sein Gesicht an. Sein... Ja, bei meinen Sternen, ja. Sein Gesicht. Mein... Was für eine Gabe, dieses Gesicht. Jetzt verstehe ich, ganz gewiss. Eben. Mr. Parker, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Aber ich habe doch gar nichts... Sie haben die Kräfte wie eine Linse gebündelt. Sie haben es ja selbst gesagt. Es war eine bemerkenswerte Seance. Wandelnde Geistergestalten in Licht gehüllt. Also, kommen Sie morgen in meine Unterkunft um 10 Uhr. Und nun haben Morten und ich einiges zu besprechen. Mhm. Gute Nacht. Und auch ich wünsche eine gute Nacht, Bruder. Wahrlich, was für ein Fund. Ja. Nun denn, gute Nacht, meine Herren. Jawohl, morgen um 10. Morgen um 10 Uhr. Jawohl, morgen um 10 Uhr. Gute Nacht. Was haben Sie gesehen? Mein lieber Freund, ich bitte um Verzeihung. War das bei unserer ersten Begegnung? Auf der Straße? Seltsam. Dass Sie sich daran nicht erinnern? Wieso sollten Sie? Ich war ja bedeutungslos. Würde ich mit Ihnen zu Abend essen und Ihnen ein Bett für die Nacht besorgen, wenn Sie bedeutungslos wären? Ich vermute, Sie finden mich amüsant. Schreckliche Vermutung. Was haben Sie gesehen in meinem Gesicht? Sie haben ein außergewöhnliches Gesicht, was Ihnen Mr. Thompson sicher schon gesagt hat. Was Mr. Thompson mir gesagt hat, ist jetzt wieso außergewöhnlich? Manche Menschen sind für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Berufe geboren. Und Sie, Parker, sind zum Tischrücken, zum Klopfen und Klappern und Levitieren geboren. Für die Geisterwelt. Denn Sie, Parker, sind glaubhaft. Und kein Wunder kann ein Wunder sein, wenn es nicht glaubhaft ist. Sie sind perfekt. Wissen Sie das? Wie bitte? Stellen Sie sich neben meinen Tisch und schauen Sie mir fest in die Augen. Hervorragend. Diese Reinheit des Blicks. Aber suchen Sie meinen Schneider auf, noch heute. Für meine Zwecke sollen Sie aussehen wie ein ferner Herr und nicht wie ein trübselig verlassenes Bett. Und nun, was halten Sie davon? Ist das... Halten Sie Tiere? Ob ich... Nein, Parker. Der Käfig ist für mich. Drahtgitter auf allen Seiten, oben und unten. Sehr schön. Sie wissen ja, die Herren von der Presse und Zweifler müssen ständig auf Betrügereien prüfen und testen. Und wir Medien müssen ihnen entgegenkommen. Und dies hier, das ist ein Test. Wer baut denn sowas? Ach, ein Freund. Ich setze mich hinein. Die Tür wird mit einem Vorhängeschloss versperrt. Die Scharniere und Riegel sind undurchdringlich. Ich kann nicht ausbrechen. Der Vorhang wird geschlossen. So gesichert falle ich in Trance. Und wenn ich muss, gebe ich meine Substanz, meinen eigenen Körper auf, um den Geistern Raum zum Wohnen zu geben. Oder um Engelwesen wie Ashoka oder John King zu gestatten, unter uns zu wandeln, gesehen und berührt zu werden. Ich weiß, das ist... Schwierig. Und es wird den Beweis liefern. Wenn ich im Käfig eingeschlossen bin, an Händen und Füßen gebunden und sich dennoch Manifestationen ereignen, taufeuchte Blumen erscheinen, Musikinstrumente ertönen, Gestalten aus dem Sommerland wiederkehren, dann kann keiner sagen, dass ich das ins Werk gesetzt habe und nicht die Geister. Dann kann ich ehrlich sein. Genau. Wenn einem Betrug vorgeworfen wird... Sie denken an Morten? Es heißt, er sei überführt und angeklagt worden. Und? Was würde das ändern? Ich bin überzeugt, dass die Vorwürfe unbegründet waren, aber trotzdem, eine solche Verleugnung kann... Wer glaubt, der glaubt, Parker. Und Glauben zeugt Glauben. Und dazu Hoffnung, Freude, Liebe. All das, was wir nicht leicht aufgeben können. Versuchen Sie, einen Glauben zu erschüttern. Der Gläubige wird Ihnen zeigen, dass er trotz allem glaubt. Die Gläubigen scharen sich um Morten wie nie zuvor. Ziehen Sie die Jalousien herunter. Alle? Natürlich. Völlige Dunkelheit. Denken Sie daran. So ist die Regel. Immer. Aber dieses Mal werde ich die Lampe anzünden. Nehmen Sie das Seil vom Tisch. Dort. Ich steige in den Käfig und setze mich. Sie befestigen mir die Hände hinter dem Rücken. Ich... Sie fesseln mich. Fester. Aber dann tue ich ihn. Mir weh? Mein Schmerz ist notwendig, Parker. Ich muss immer bleich aussehen, kränklich, leidend. Das wird erwartet. Schließen Sie die Tür und die Vorhängeschlösser. Ziehen Sie den Vorhang zu. Und dann lassen Sie mich in Ruhe. Genau so werden Sie es auf der Bühne tun. Perfekt, flüssig, ganz natürlich. Aber heute setzen Sie sich nur an den Tisch und löschen das Licht. Schließen Sie nicht die Augen. Schauen Sie nach vorn. Wenn Ihre Augen offen sind, können Sie das Dunkel sehen. Ihren einzig wahren Freund. Ihre wahre Mutter. Und das Dunkel kann sie sehen. Schauen Sie hinein. Schauen Sie. Atmen Sie ein. Noch einmal. Und noch einmal. Was auch geschieht, Sie rühren sich nicht. Was Sie auch sehen, kommen Sie mir nicht näher. Lassen Sie nie irgendwen in meine Nähe kommen. Niemals. Und jetzt schauen Sie. Sehen Sie. Thompson. Thompson. Thompson. Und da saß ich, Thompson. Sah das Dunkel, Thompson. Und es war neu, wie eine Seele, die sich öffnet und meinen Blick erwidert, und ich fühlte mich entblößt, nackt. Und es kam mir vor, als würde der Raum über mir höher und hohler werden, mich beobachten. Die Schatten begannen sich zu krümmen, zu wabern, und ich sah meine etwas. Eine Frau, die... Thompson! Thompson! Was haben Sie gesehen? Nichts. Ich habe bloß... Ich muss unterbrechen. Ich brauche sie. Ich brauche sie bei mir. Das wollte ich Ihnen geben. Aber jetzt ist es gut. Alles ist in Ordnung. Ich habe doch gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Parker, hören Sie auf. Lassen Sie das Seil in Ruhe. Ich muss Sie doch losbinden. Nein. Ach, da, frei und ungebunden. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich sollte besser nach Ihren Handgelenken sehen. Sie sollten die Kraft des Dunkels und Ihre eigenen Gedanken erkennen. Vielleicht begreifen Sie das jetzt noch nicht, aber das werden Sie noch. Und vergessen Sie nicht, Ihre allererste Pflicht ist es, alle Lichtquellen zu beseitigen und diese Kraft wirken zu lassen. So, am Mittwoch gibt der Käfig sein Debüt. Wir haben einen Saal, Eintrittskarten, den Käfig. Alles bereit zur Demonstration. Und Sie werden den einführenden Vortrag halten. Was werde ich? Sie haben doch über Mesmerismus, Magnetismus, die Geisterwelt gelesen. Ja. Dann sind Sie bereit. Aber ich habe noch nie im Leben eine Rede gehalten. Bitte, öffentliche Thompson. Vorführungen erfordern erläuternde Vorträge. Und Sie sind jetzt mein Mitarbeiter. Sie werden sich der Herausforderung stellen. Also, Mediums wie Medien. Medien wie Mr. Thompson, den Sie hier gleich sehen werden, sind wie Johannes der Täufer, der dem Herrn den Weg bereitet hat. Ich präsentiere Ihnen also Mr. Thompson. Brüder, Schwestern, ich danke euch. Parker? Ich werde das Medium nun fixieren und einschließen. Von Thompson ermutigt, wurde ich allmählich besser. Er schreitet den Wundern voran. Mit der Zeit fiel es mir ganz leicht, mich von den Worten mitreißen zu lassen. Er ist ein Wanderer in der Wüste. Und auch beim Fesseln wurde ich immer besser. Der dem Herrn den Weg bereitet. Ich fesselte meinen Arbeitgeber an Stühle in Privathäusern, einmal sogar an einen Ofen. Ich band ihn mit Riemen, Drähten, Bändern. Ich sah zu, wie er von unparteiischen Beobachtern gefesselt und in einen Sack gesteckt wurde. Immer wieder nahm ich meines Freundes Hände, legte sie ihm auf den Rücken, sorgte dafür, dass die Fessel einschnitt. Er sah mir dabei über die Schulter in die Augen und ließ mich wissen, wenn sein Schmerz gerade stark genug war. Wir verstanden einander. Was ich tat, war für das Publikum natürlich kaum von Interesse. Wegen Thompson kamen sie. Wegen des bleichen, großgewachsenen, zarten Thompson. Seiner Bühnenpersona, dieser fragilen Intensität. Dunkle Haare, dunkler Bart, dunkle Augen, die dem Unaussprechlichen gegenübertraten, die es an unserer Stelle ertrugen. Sie sagt, wir wussten, dass er unsere Toten, manchmal werden sie eine kleine Feder auf dem Boden finden, unsere Leben wiederbringen konnte. So scherzt sie mit ihnen und lässt sie wissen, dass sie bei ihnen ist. Diese Woche werden sie eine finden. Aber jetzt bleibt mir nicht mehr genug Kraft. Ich werde Ashoka kommen. Mein Schutzengel. Mein Führer. Ashoka mochte ich am liebsten. Er wird unter euch wandeln. Manchmal, nur sehr selten, trat er in Erscheinung. Kam auf die Bühne geschritten, einen ganzen Kopf größer als Thompson. Ganz aus Licht. Ein Glitzern von Umhang, Gewand, Turban, ein ernstes, trauriges Gesicht. Als ich ihn zum ersten Mal sah, musste ich weinen. Solche Schönheit. Thompson riskierte sein Leben, wenn er ihn herbeirief, um uns unsere Zukunft sehen zu lassen, einen besseren Ort als den Himmel. Das war sein Akt der Liebe. Und ich habe versucht, ihn nicht zu enttäuschen, aber... Und nun, Brüder und Schwestern, werde ich den Vorhang öffnen. Und das ist... ich öffne die... Hier das Vorhängeschloss und ich... Thompson. Ich werde nun den Käfig aufschließen und unser Publikumskomitee wird Mr. Thompson losbinden. Sachte, Brüder, sachte, ihr behandelt ihn milde. Thompson. Hacker, Sie Idiot, also wirklich. Ich habe sie alle verschlossen. Als ich den Vorhang zuzog, waren alle Schlösser zu. Und als ich ihn wieder aufzog, war das dritte offen. Weil Sie einen Fehler gemacht haben. Thompson, ich weiß doch, wie wichtig das ist. Ich prüfe immer alles nach. Bei den Geistern müssen wir immer mit einer gewissen Verspieltheit rechnen. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken deswegen. Sie haben es sehr geschickt vor den Zuschauern verborgen. Sich genau so hingestellt, wie Sie sollten. Die Hand um das Schloss gelegt, bevor der Vorhang den Blick drauf freigab. Ein schnelles Auge, Parker. Und kluge Hände. Sie haben gesehen, was ich... Ich hatte mich schon so weit erholt, ja. Aber das ist jetzt ohnehin bedeutungslos. Ich brauche Veränderung, Parker. Und dies hat meinen Entschluss befördert. Es ist ein Zeichen. Was sagen Sie zu einer Tournee durch die Provinz? Nun ja, ich bin ja eigentlich nach London gekommen, um der Provinz zu entfliehen. Parker, Sie sind noch nie mit mir in der Provinz gewesen. Wir werden bei den Gordons wohnen. Im Glauben fest, wohlhabend, großzügig. Eine Kombination, die ich besonders schätze. Nicht direkt Gold und Paläste, aber eben mit der Zeit. Aber ich will gar nicht. Ich weiß, nach derlei streben Sie gar nicht, aber vielleicht verdienen Sie es dennoch. Und vielleicht werden Sie es auch bekommen. Parker, Sie haben seit über einer Stunde kein Wort mehr gesagt. Ich war ganz sicher, dass ich alles überprüft hatte. Aber grübelt immer noch über das Vorhängeschloss nach. Parker, ich weiß, dass Sie mir aus Ihrem tiefsten guten Herzen helfen wollen. Natürlich. Dann muss ich es Ihnen erzählen. Manchmal kommen die Geister nicht. Dann muss ich Ihnen helfen. Wir müssen. Ich weiß nicht. Ich habe die Schlösser geöffnet. Ich bin aus dem Käfig geschlüpft, habe die Instrumente gespielt, Ashoka verkörpert. Es tut mir leid. Aber ich muss tun, was ich kann. Verstehen Sie? Nein. Sie waren gefesselt. Sie werden noch merken, dass es keine Fessel gibt, aus der ich mich nicht befreien kann. Thompson, ist das hier eine Prüfung? Die Geister sind Geister. Man kann sie nicht zwingen. Ich kann nicht auf den Fahrplan schauen. Parker. Parker. Parker, jetzt begreifen Sie, warum ich Sie so dringend brauche. Ihre Diskretion, Ihre Geschicklichkeit. Jede Seance wird in bester Absicht gehalten. Aber manchmal müssen wir eben tun, was wir können. Parker. Thompson. Was ich Ihnen von Ihrer Mutter erzählt habe, das war gut und wahr und richtig. Ich weiß. Was wir tun, ist gut und wahr und richtig. Ich weiß. Und Sie wissen auch, dass wir den Trostlosen Trost spenden. Sie haben sonst niemanden. Also frage ich Sie noch einmal. Aus meinem tiefsten, nicht ganz so guten Herzen, wollen Sie mir bei diesem Werk helfen? Parker. Ja, ich... ja. Wie viele sind echt? Parker. Wie viele? Parker. Ich verspreche. Ich werde es Ihnen sagen, wenn die Geister kommen. Also half ich ihm. Wie hätte ich Nein sagen können? Und ich begann meine Ausbildung. Ich hoffe, diese Räumlichkeiten sind angemessen. Mrs. Gordon, Ihr Haus ist reizend. Wir beide danken Ihnen sehr. Der arme Mr. Thompson. So schrecklich bleich. Er ist müde von der Reise. Gleich kommt Jeannie herauf und bringt Ihnen eine Suppe. Oder vielleicht ein wenig Toast? Für mich vielleicht, ja. Und vielleicht auch etwas für Mr. Thompson. Ein wenig Rinderkraftbrühe? Das ist sehr freundlich. Vielen Dank noch einmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott. Ich dachte schon, sie zieht gar nicht mehr ab. Sind die ätherischen Kräfte also wiederhergestellt? Ein Brandy würde Ihnen nicht schaden. Versuchen Sie doch bitte, mir einen zu besorgen. Sie ist eine sehr freundliche, sehr gutherzige Dame. Ich hoffe, sie wird gute Seancen erleben. Die allerbesten. Und darum werden wir den Raum verdunkeln, wegen meiner zarten Empfindsamkeit und unserer Privatsphäre. Und wir werden unsere Lehrstunden fortsetzen. Sind die Bedingungen günstig? Nein. Hier dringt ein Lichtstrahl durch, hier und dort sind Lichtflecken. Vergessen Sie nicht, die Geister sind wie Fotoplatten, sehr empfindlich, sie vertragen kein Licht. Und sollten wir an ihre Stelle treten müssen, so nützt die Dunkelheit auch unserem Werk. Hier ist es düster genug. Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir an den Tisch. Und passen Sie auf. Ich lege meine Handflächen auf den Tisch, spreize die Finger, lege die Daumenspitzen aneinander. Betasten Sie meine Hände. Ist es so? Ja, wie bei einer Seance. Und nun legen Sie Ihre Hände außen neben meine. Ihre Daumen an meine beiden kleinen Finger, sodass Ihre Hände meine kontrollieren. Ja? Ja. Und nun ergreifen die Mächte Besitz von mir. Ich kämpfe. Für dich. Ich gebe mich hin, damit sie sich ausdrücken können und... Au! Au! Das... Aber ich habe doch ihre beiden Hände hier. Wer hat mich dann geschlagen? Thompson! Und es werde Licht. Aber... Zündhölzer einhändig anreißen, immer nützlich, wenn man eine Hand frei hat. Und das habe ich. Sie sehen? Sie berühren nur noch den Daumen und den kleinen Finger meiner linken Hand. Meine rechte kann tun, was sie möchte, was sie muss. Sie... Eine Hand entziehen, einen kleinen Finger durch den Daumen ersetzen. Im Dunkeln bemerkt man es nicht. Jetzt sind Sie dran. Aber ich kann doch Sie nicht... Sie können. Das ist die grundlegendste Ihrer neuen Fähigkeiten. Sie werden es können, weil Sie es üben, bis Sie es können. Mit genügend Übung kann man im Dunkeln alles tun, was man auch bei Licht könnte. Wir sind jetzt Männer des Dunkels. Das klingt ja nicht sehr schön. Sollte es aber. Die Hände auf den Tisch, so wie meine vorhin, und ich werde die Augen schließen. So. Und nun hintergehen Sie mich. Ich, wenn ich... Oh nein, nein, nein! Ich habe alles gespürt. Furchtbar, nochmal von vorn. Die Ausbildung war streng. Nein, noch einmal. Eisern. Wir ahmen himmlische Wesen nach, also brauchen wir... Präzision, Feingefühl und Perfektion. Ja, ich half beim großen Werk. Harry? Ist er da? Ist er heute gekommen? Schätz. Psst. Mir wurden Nachrichten versprochen. Und ich habe Nachricht für Sie beide. Mr. Gordon, richten Sie Ihren Blick nach innen. Finden Sie die Gnade und die Zärtlichkeit Ihres wahren Wesens. Ach. Ja. Ja, das ist... Aber ich spüre. Ich habe das Gefühl, Harry ist zu uns gekommen. Ich bin sicher, er möchte gern seiner Mutter Wange berühren. Oh. Oh. Du fühlst dich so warm an. So. Danke, mein Liebling. Danke. Und einatmen. Langsam lernte ich, wie er zu werden. Und aus. Sie und ich, Parker. Wir bewegen uns. Wir denken. Wir handeln gemeinsam. Unser Herz schlägt im gleichen Takt. Wir leben dieselbe Zeit. Niemand sonst. Nur wir. Ohne uns bleiben Sie gebrochene Menschen. Bleiben Sie allein. Werden Sie... Au! Parker, haben Sie mich gerade geschlagen? Ja. Ja, Thompson. Mit Ihrer befreiten Hand? Ja, Thompson. Parker! Ich wusste doch, Sie sind der Richtige für mich. Aber das haben Sie mir nicht erzählt. Sie haben mich in einen Anzug mit so vielen Taschen gesteckt und mir nicht verraten, was ich darin verbergen sollte. Geistertuch, Spiegel, all das haben Sie nicht erzählt. Parker, Sie waren noch nicht bereit dafür. Jetzt sind Sie es. Ja, bereit, Mrs. Gordons Wange zu streicheln. Ihr toter Sohn zu sein, Ihr einziger Sohn. Und das haben Sie wunderschön gemacht. Zärtlich. Sie haben ihr ein Wunder geschenkt. Parker, ich möchte Ihnen noch etwas anderes zeigen. Kommen Sie. Sie wissen doch, wie es heißt. Müßiggang ist aller Laster. Unsere Hände sind nicht müßig. Kommen Sie, um Mr. Gordon ein bisschen zu erschrecken, ehe John King ihm eröffnet, dass er ein hoher Rat des Lichtes ist. Auf King fallen Sie immer rein. Ja, es gibt so Menschen, nicht wahr? Die man einfach hinters Licht führen möchte? Dumme Menschen? Selbstsüchtige Menschen? Stimmt, Parker, die gibt es. Unser Spiel gilt nicht den Toten, sondern den Lebenden. Es geht darum, ihre Sehnsüchte zu kennen. Und sie ihnen zu erfüllen. Beinahe. Aber es wäre mir doch lieber, wenn sie das... wenn sie es nicht Spiel nennen würden. Doch es war eins. Das große Werk war das große Spiel. Ihr Knie hebt sich unterm Tisch auf ihrer Seite. Ich stecke den Kopf darunter, hier auf meiner Seite. Das größte Spiel von allen. Und hoch damit! Ich kann natürlich in dieser Haltung nicht sprechen. Wenn mir also jemand eine Frage stellt, müssen Sie unterbrechen. Ja, gut, aber schieben Sie nicht so. Nein, nicht. Ich schiebe gar nicht. Nicht! Sie werfen mich um! Thompson! Sie tun mir weh. Das ist nicht lustig. Also ehrlich, manchmal sind Sie wie ein Kind, ein sehr großes, weinbrandtrinkendes... Vollbärtiges Kind. Soll ich Sie nochmal fesseln? Nein. Nein. Ich kann mich nicht schnell genug befreien. Beim letzten Mal hat das Hausmädchen mich beinahe erwischt. Zusammengeschnürt wie ein Truthahn, ohne ersichtlichen Grund. Ein Umstand, den Sie beide sehr genossen hätten. Davon bin ich überzeugt. Thompson? Ja? Thompson, hatten Sie je einen Schatz? Nein. Nein, Parker. Ich lebe mein Leben. Ein geheimes Leben. Und den Damen missfällt meine dunkle Art. Den Herren übrigens auch. Aber ich habe Sie, Parker, zum Reden. Zu wissen, was wir wissen, das genügt. Aber Sie könnten... Nein, könnte ich nicht. Kommen Sie, noch einmal. Der Tisch hebt sich nicht von selbst. Traurig genug. Übung... Übung machte uns zum Meistern. So, das Dunkel ist vollkommen, denn ich habe es gemacht. Dicht und voller Versprechungen. 2, 3, 4 und wir entziehen unsere Hände und warten und warten. Und es kommt Musik. 3, 4, 5, ich setze die Spieluhr in Gang. Das ist sein Lied. Sein Lieblingslied. Sein Kopf ist unterm Tisch, ich hebe ihn mit dem Knie und hoch damit... Das Geistergewand wandert aus meiner Tasche unter den Tisch. Er nimmt es mir ab. Er reißt das Zündholz an. 7, 8. Ich. Runter mit dem Tisch. Sehe ein Licht. Er hebt das Tuch. Seht, wie es leuchtet. Ist mit irgendeinem Pulver behandelt, bekommt er aus Paris. Ich nehme die Scherengitterzange aus der Geheimtasche im Rockschoß. 2, 3, 4. Ich greife nach dem Tuch und hebe es hoch. Höher. Ein wenig geziert, kokett. Das scheint zu passen. Kann ich es in die Hand nehmen? Sie nehmen gern Sachen in die Hand. Bitte. Berühren gern. Man glaubt es kaum, was man so hört, was sie alles berühren. Aber körperliche Medien solcher Art sind wir nicht. Bitte, ja? Also lasse ich es herabgleiten. Es ist wunderschön. Das ist von mir, Mama. Wunderschön. Gefällt es dir? Eine Überraschung. Du magst doch Überraschungen. Weißt du noch, als ich dir den Frosch geschenkt habe? Oh, ich... Oh, Schätzchen, da hast du mir Angst eingejagt. Und jetzt hast du keine Angst? Nein. Nein. Nicht, wenn ich mit dir reden kann. Ich weiß. Und immer wenn Mr. Thompson kommt, können wir miteinander reden. Du musst ihn recht oft zu dir kommen lassen. Und Papa, du sollst nicht traurig sein, dass du die Kätzchen ertränkt hast. Ich hab sie jetzt bei mir und wir spielen miteinander. Und sei bitte freundlich zu Mr. Thompson. Er arbeitet so schwer. Und Mr. Parker auch. Aber jetzt muss ich gehen. Noch nicht. Noch nicht. Harry, bitte. Einen Kuss. Beim nächsten Mal. Schätzchen. Schätzchen. Oh ja, wir arbeiteten wirklich schwer. So. Bitte. Was bin ich froh, dass Sie diesen Abstinenzunsinn hinter sich haben. Das war bisher die beste. Makellos. Wir, Sie und ich, wir sind außergewöhnlich. Mein Rücken schmerzt. Daran werden Sie sich gewöhnen. Die wollen so viel. Und sie zahlen so viel, darum vergeben wir ihnen. Keinerlei Überprüfungen. Einem Gentleman kann man immer vertrauen. Aber bei wie vielen Seancen könnten... Thompson... Die Geister erscheinen? Ja. Parker... Manchmal kommen sie monatelang nicht. Und dann wieder, naja, jedes vierte Mal vielleicht. Ich glaube tatsächlich, der alberne Mr. Gordon hat sie abgeschreckt. Als ich ihm mitteilte, er habe eine himmlische Krone errungen, ist er losgegangen und hat sich einen neuen Hut gekauft. Die verdienen uns gar nicht. Nein, nein, stimmt. Parker, bitte. Nein, sie verdienen uns nicht. Und ich auch nicht. Ich muss solche Sachen machen und sie halten mich für einen Dummkopf. Die können mir alles erzählen. Die können mir erzählen, ich werde Medium. Sie benutzen mich bloß. Parker. Nein, sie überreden mich nicht. Diesmal nicht. Parker. Sind Sie Mr. Thompson? Ich? Ja. Und Sie? Sie sind eine Dame, die allein in ein Bierlokal geht. Meine Schwester steht an der Tür. Mr. Thompson, ich flehe Sie um eine Seance an. Und Sie sind Mr. Parker, nicht wahr? Ich gehe. Nein, Sie gehen nicht. Miss, Sie flehen? Sind Sie sicher? Ich bin ganz verzweifelt. Es gibt also kein Missverständnis dahingehend, was Sie und Ihre Schwester tatsächlich verlangen. Thompson? Noch heute Abend? Bitte. Wir sind beide in großer Not. Hier ist die Adresse unseres Hotels. Vielen Dank. Vielleicht. Entschuldigen Sie mich. Parker, kommen Sie zurück. Parker! Parker! Parker! Verdammt, ich weiß doch, dass Sie mich besser kennen. Kommen Sie aus dem Hauseingang raus, Parker! Meinen Sie im Dunkeln, könnten Sie sich vor mir verstecken? Lassen Sie mich in Ruhe! Nein! Nach allem anderen, auch noch diese Frau! Nach allem anderen haben Sie tatsächlich geglaubt, ich würde die anrühren? Irgendeine Hure und ihre Schwester von einem Journalisten angeheuert, mich in die Falle zu locken? Oder vielleicht bloß eine... Manche wollen den Mann berühren, der die Toten berührt hat. Sie würden doch alles tun. Sie benutzen ihre Gabe für alles. Nein! Wenn, falls ich mit den beiden mitgegangen wäre, hätte ich ihnen das gezeigt, was ich auch ihnen zeigen werde. Soll ich es beim Namen nennen? Es herbeiflehen? Die Wahrheit? Die ganze Wahrheit? Thompson. Dann hier hinunter. Na los. Das sind die Bahngleise. Thompson. Tunnel, genau das, was wir brauchen. Richtige Dunkelheit. Thompson, Sie können mich nichts glauben machen. Jetzt nicht mehr. Die Wahrheit werden Sie glauben, Parker. Warme Haut, Rundungen, Küsse. Ah, die Schönheit, das Pochen des Blutes, der Stolz darauf. Aber das alles verblasst. Es fällt schon ins Dunkel. Alle, die Sie jemals lieben werden. Thompson, Sie können da nicht stehen bleiben. Da kommt ein Zug. Ein Zug, Thompson. Kommt für uns alle, die Wahrheit. Thompson, kommen Sie. Wollen Sie zu Bitte. Ja, wollen Sie die Wahrheit sehen? Thompson, bitte. Nein, ich kann nicht. Ich kann Sie nicht sehen. Natürlich nicht. Aber dann begehre es auch nicht. Thompson? Thompson! Wenn sie kommt, sind wir allein. Wir sterben allein, Parker. Immer. Sie Dreckskerl. Nein, nein, ich das habe ich nicht richtig gemacht. Ich wollte ihre Aufmerksamkeit. Ich bewahre die Menschen vor der Wahrheit. Ich zeige ihnen etwas Besseres. Schönes. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, bitte. Dann lassen Sie mich erzählen. Bitte versuchen Sie es gar nicht erst. Bitte. Manchmal, wenn Sie im Dunkeln bei mir sind, kann ich Sie hören. Meine Geister kommen nicht, aber Ihre Parker... Lassen Sie es. Ich muss, bitte. Es ist Ihre Mutter, Parker. Ich weiß, dass Sie aus dem Zimmer gegangen sind. Ich weiß, dass Sie nur kurz aus dem Zimmer gegangen sind. Sie wollten Sie nicht allein lassen, aber niemand kann jeden Augenblick im selben Zimmer verweilen. Es schien ihr gut zu gehen. Sie wollte ein bisschen bequemer liegen und Sie haben Ihr Kissen zurechtgerückt und dann sind Sie gegangen. Parker? Ich dachte, sie könnte eine Tasse Tee vertragen. Wenn ich einen Tee kochen würde, sie sah schon wieder besser aus. Ich weiß, ich weiß. Und dann verschied sie und Sie waren nicht da. Ihre Mutter war allein. Sie waren nicht da. Und bitte, ich weiß, das wollten Sie nicht. Das passiert. Oft. Parker, das ist menschlich, verzeihlich. Bitte lassen Sie sich vergeben. Bitte. Von mir, Parker. Ich bin Ihr Freund. Ich vermisse Sie so sehr. Das zerreißt Sie. Wird es immer. Thompson. Bitte. Aber es ist vergeben. Muss vergeben sein. Sonst kennt die Welt keine Gnade. Bitte. Lassen Sie sich vergeben. Sind Sie... Sollen wir heimgehen? Ja. Und das nette Hausmädchen wird noch wach sein. Die kann Ihnen eine heiße Milch machen mit Weinbrand, damit Sie gut schlafen. Wir sollten Sie nicht mehr belästigen. Aber werden Sie schlafen können? Ja. Ja, ich glaube schon. Wir sollten weg von hier. Den Gordons sagen, dass wir noch eine Reise unternehmen müssen. Ich habe einen Brief von jemandem aus der ätherischen Bruderschaft bekommen. Der hat da wen für uns. Wahrscheinlich irgendeinen Fabrikbesitzer, der mit den Guineen um sich wirft wie... Nun ja, vielleicht nicht gerade Paläste, aber Gold, schöne Wohnungen, Reitpferde. Das wird Ihnen gefallen. Guineen. Ihnen wird das gefallen. Sie werden alles für Westen und Samtröcke ausgeben. Ach, Sie kennen mich ja. Ja. Ich kenne Sie. Danke. Gehen wir nach Hause, Parker. Gehen wir nach Hause und packen. Oh Gott. Wo sind wir denn gestrandet? Da ist ein Schwein. Da hinten. Liegt auf dem Bahnsteig. Wie eine Katze. Ganz und gar nicht wie eine Katze. Ganz und gar wie ein Schwein. Brüder, willkommen in unserer Stadt. Klein an Größe, aber nicht im Glauben. Ich bringe Sie zum fröhlichen Bergmann. Dann können Sie Ihr Gepäck in Ihr Zimmer stellen. In ein Zimmer. Im fröhlichen Bergmann. Sir, wir dürfen wohl annehmen, dass Sie kein Philanthrop von beträchtlichem Vermögen sind. Es wird Ihnen an nichts fehlen. 3 Mahlzeiten am Tag und jeden Abend Bier. Ich hatte schon gedacht, für eine so kleine Gesellschaft wie die unsrige würden Sie gar nicht anreisen. Ich bin kein bedeutender Mann und auch nicht wohlhabend. Wir haben alle fleißig um Ihre Ankunft gebetet. Ha. Oh, Sie sind gewiss fleißig, davon bin ich überzeugt. Wir müssen also unsere Taschen selber tragen und laufen. Nein. Ich habe um die Ecke eine Schubkarre stehen und einen Burschen. Eine Schubkarre und einen Burschen, Thompson. Eine Schubkarre und einen Burschen. In der Tat. Wissen Sie, ich würde mir wirklich wünschen, die könnten alle wenigstens ein anderes Lied lernen. In unserem Zimmer steht Weinbrand bereit. Gott segne Sie, Parker. Gibt es Nachricht von meinem Sam? Er ist seit dem Krimkrieg vermisst bei Tag am Rock. Die Vorführung ist beendet. Wieso spricht Sam nicht? Rühren Sie mich nicht an! Parker! Wir waren ein Liebespaar. Es tut mir leid, wenn die Macht nicht... Könnten Sie es denn nicht versuchen? Tut mir leid. Gar nicht so schlecht hier. Gar kein schlechtes Zimmer. Sie verbringen ja kaum Zeit darin. Wie wollen Sie das beurteilen? Wenn Sie das Feuer nicht am Laufen halten können. Es ist bitterkalt. Ach so, ja. Verstehe. Wir kasteien uns mal wieder. Sie hätten etwas für Sie tun können. Sie so anzuschreien. Ich weiß nichts von Ihrem Mann. Sie hätten lügen können. Sie mögen es doch nicht, wenn ich lüge. Sie müssen ihn ja nicht in die Augen schauen. Ihnen allen, andauernd. Das wird immer schlimmer. Ich weiß, Parker, ohne Sie wäre ich. Sie verteidigen mich. Ich kann den Leuten nicht gegenübertreten. Ich... Morgen werde ich Miss Blackstone aufsuchen und ihr Trost spenden. Ihretwegen, Parker. Aber ich kenne das Verlangen der Frau. Es ist mir schon begegnet. Es wird nie gestillt werden. Und doch wird sie jeden Penny darauf verwenden, den sie hat. Es könnte sie in den Ruin treiben. Nicht so, wie Sie es angehen werden, Thompson. Nur für Sie, Parker. Nicht für die Frau. Schlafen Sie jetzt. Und halten Sie Ihre Füße von mir weg. Die sind ja lächerlich kalt. Taganrog! Taganrog! Ach Gott, Sir! Geht es Ihnen gut, Sir? Wenn Ihr Freund die Fensterläden öffnen könnte, Sir, das war ja ein schrecklicher Knall. Thompson? Sir, Sie bluten ja. Tatsächlich. Sam wurde am Kopf getroffen. Von einem Kosaken im blauen Mantel. Mit Patronengürtel über der Brust. Keine Schmerzen. Ich habe ihn gesehen. Er hat gewinkt. So wie damals, als er von Ihnen schied. Seine Gedanken gingen langsam. Die Zeit verstreicht ohne ihn. Doch jetzt hat er sich erinnert. Er sagt auf Wiedersehen. Wenn der rechte Moment gekommen ist, werden Sie zu ihm gehen. Aber jetzt müssen Sie leben. Verstehen Sie das? Da ist Blut. Sein Blut. Er sagt auf Wiedersehen. Thompson, da ist eine Menge Blut. Ich werde es verbinden. Das ist nicht nötig. Ja, verbinden Sie es, Miss Blackstone. Ich werde gehen, wenn die Wunde versorgt ist. Ich habe Verbandstoff. Mein Sam, mein Sam. Du, mein Junge, war schon immer lang. Geht es Ihnen nicht gut? Ich blute für Sie, Parker. Für Sie. Sind Sie jetzt befriedigt? Was? Sie wird tun, was sie tun muss. Sie wird dies hier verbinden. Und dann gehen wir zurück ins Gasthaus und ich schreibe ein paar Briefe nach Paris. Wieso müssen Sie denn... Wieso Blut? Parker, ich möchte, dass Sie zufrieden sind. Wenn schon nicht glücklich, dann wenigstens zufrieden? Nein, Sie bluten. Ich meine, ja. Ja, ich bin zufrieden. Kommen Sie mit mir nach Paris? Zu Gold und Palästen. Ja, genau. In Paris gibt es immer Gold und Paläste. Das wird Ihnen gefallen. Ich habe Paris gesehen, Mr. Morton. Ich habe Rom gesehen. Und Edelmänner und feine Damen, Gold und Paläste. Ich erinnere mich an alles. Jeden Tag, jeden Augenblick. Ich zähle immer noch die Stunden, achte auf unsere Zeit. Dafür braucht Thompson mich jetzt nicht mehr. Er kommt zu spät. Nein, er ist Herr seiner eigenen Zeit, wie immer. Rom, Mr. Morton, Venedig, Neapel. Und alles, was ich in der Erinnerung sehe, sind die Gesichter, die meinem Gesicht vertrauten. Wir sind wirklich weit gekommen. Einen weiten, weiten Weg. Kommen Sie rein, Parker. Das Zeichen haben wir lange nicht mehr verwendet. Sehen Sie sich mal an, wie groß dieses Bett ist. Wie ein Schiff. Gott, bin ich müde. Brüssel, München, Bremen. Das gute alte Bremen mit dem guten alten Bremer Bier. Tut Ihr Kopf weh? Ganz und gar nicht. Aber ich freue mich an meiner Narbe. Sehen Sie? Da werden die Haare weiß. Ich glaube, das wird gut aussehen. Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir. Und fragen Sie. Was fragen? Was Sie schon seit München fragen wollten. Aber nein, zuerst dies. Wissen Sie, warum ich ein außerordentliches Medium bin? Sie haben so viele Fähigkeiten. Nein, weil ich die Liebe verstehe. Den Verlust der Liebe. Thompson, der große Liebhaber. Ich verstehe den Mangel an Liebe. Was es bedeutet, es zu wünschen. Haben Sie getrunken? Nicht mehr als sonst. Sie sind ein guter Mensch, Parker. Das steht in Ihrem Gesicht geschrieben. Sie müssen Gutes tun. Da bin ich nicht so sicher. Sie sind gut, so fragen Sie mich. Eigentlich. Ich erzähle es Ihnen auch so. Sie kommen nie. Niemals. Sie werden auch nie kommen. Was wollen Sie? Keine Geister. Niemals. Immer nur ich. Sie und ich. Das ist alles. Sie wissen es. Schon seit Monaten. Aber Sie wollten es ja nicht. Niemand kehrt zurück. Unsere Geliebten verlassen uns. Das ist alles. Es gibt dennoch Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Dinge, die Sie getan haben, die Sie mir erzählt haben. Ich wollte, dass Sie glücklich sind. Mit Lügen. Tja, Sie haben mich zum Narren gehalten. Jeder ist ein Narr. Im Herzen wollen wir betrogen werden. Wie könnten wir es sonst ertragen, Pläne zu schmieden, uns zu verlieben, Gärten zu pflanzen? Wir sind geboren, um zu sterben. Doch das ertragen wir nicht. Wir müssen vergessen, dass wir nicht ewig leben, dass auch die Freundlichsten und Besten unter uns verloren sind. Diese eine große Lüge, in die wir uns betten, dass wir leben, weiterleben können, das ist die eine große Gnade. Wir sind geboren, sie zu glauben. Wir sind geboren, zu glauben und immer weiter zu glauben. All die kleinen Dinge, die uns glücklich machen und zum Lächeln bringen. Die kleineren Lügen, die haben alle ihren Platz. Thompson, das macht einen doch nicht glücklich. Mich jedenfalls macht es nicht glücklich. Es vergiftet einen. Warum lassen wir es nicht hinter uns, dieses Leben? Nicht einfach aufhören, sondern unser Wissen nutzen, ehrlich sein. Wir könnten uns eine Nummer ausdenken, auf die Bühne gehen. Wir könnten das alles aufdecken, den Leuten die Lügen zeigen, so wie Meskelin im ägyptischen Saal. Wir könnten als Bühnenzauberer auftreten. Ich, Parker, meinen Sie? Ja. Wirklich? Ja. Sie sind besser als jeder Illusionist, den ich je gesehen habe. Überlegen Sie mal. Zuschauer. Applaus. Man würde Sie lieben. Sie würden so viel Liebe bekommen. Nicht in England. Da könnte ich es nicht. Wo ich selbst gewesen bin. Dann in Europa. Auf dem Kontinent. Oder Amerika. Wir ändern unsere Namen. Wir zeigen den Leuten Wunder. Machen sie glücklich. Das könnten sie. Könnten wir ehrliche Menschen werden. Wir leben nicht lang, wir Medien. Wir verzehren uns. Das muss man bedenken, Parker. In Betracht ziehen. Dann lassen Sie es uns tun. Jetzt. Na los, solange wir Mut haben. Bitte. Wir beide auf Reisen? Auftritte? Andere Geheimnisse? Ja, natürlich. Wenn Sie mich immer noch bräuchten. Das wäre eine gewisse Erleichterung. Und ich habe noch Geld in Brüssel. Varietés, Theater, ein Publikum so groß wie nie in Ihrem Leben. Das würde Ihnen gefallen. Parker, ich gleich morgen früh fahre ich nach Brüssel und hole mein Geld. Und dann werde ich ein anderer Mensch. Das wird sehr schwer für mich. Schwierig. Nur, dass Sie es wissen. Es wird sehr schwer werden. Ja. Das Geld. Und dann sollte ich den letzten Zug zurück nach Bremen nehmen. Ja. Das sollte ich. Thompson. Drehen Sie das Licht aus, Parker. Ein letztes Mal wollen wir im Dunkel sein. Parker. Sie heißen John, nicht wahr? Darf ich Sie John nennen? Ja, Thompson. Danke, John. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Ich wusste, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Er hat Sie nicht getäuscht. Letzten Endes. Kann ich jetzt schlafen? Genug gehört? Oder soll ich nun für Sie wie ein guter Mensch aussehen? Das Werk fortführen? Bin ich deshalb hier? Ich will gar nichts von Ihnen. Ich weiß, was Sie wollen. Ewige Liebe und ewiges Leben. Was alle wollen und keiner kriegen kann. Wenn sie in der Ewigkeit keine Hoffnung zu finden vermögen, dann in unserer gemeinsamen Natur, unserem geteilten Schmerz, in der Menschheit, in unserer Erfindungsgabe, in unseren Spielen. Denken Sie daran, welche Träume wir schaffen, trotz alledem. Die wundervolle Kühnheit, die darin liegt. Ich muss jetzt schlafen. Ich bin müde. John? Nennen Sie mich nicht so! Sie sind verletzt worden, aber nicht mehr als üblich. Das Gesetz des Lebens heißt Veränderung. Wir alle verlieren, was wir lieben. Dann sollten wir nicht lieben. Gute Nacht. Ich habe Ihre Rechnungen bezahlt. Ihr Gepäck steht oben, Zimmer 23. Ich habe Fahrkarten dazugelegt, die Sie nach Hause bringen. Nach Hause? Ich werde Ihnen zeigen, was zu Hause ist. Ich werde Ihnen zeigen, was Sie sehen, wenn Ihre Augen wirklich offen sind. Drehen wir die Lampen aus, ja? Die richtigen Bedingungen für die Wahrheit. Dies ist die Wahrheit. Immer wenn Sie das Licht ausmachen, jedes Mal, wenn Sie warten, das Dunkel, das Nichts. Das ist zu Hause, Mr. Morton, Ihre natürliche Heimat. Also bleiben Sie darin sitzen. Bleiben Sie im Dunkel. Mr. Morton? Mr. Parker? In einem hat er mich nicht getäuscht. Er hat mich wirklich gebraucht. Ich habe ihm etwas bedeutet. Geständnisse eines Mediums. Hörspiel von A.L. Kennedy. Inspiriert durch die anonyme Veröffentlichung Confessions of a Medium von 1882. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Es sprachen Parker, Florian Lukas. Thompson, Stefan Kampfert. Morton, Sebastian Schwab. Mills, Christoph Gavender. Mrs. Gordon, Renate Schröter. Mr. Gordon, Bodo Primus. Miss Blackstone, Tessie Kuhls. Wilson, Bert Wesselmann. Miss Foster, Lena Drieschner. Ton, Daniel Sänger. Technik, Waltraud Gruber. Regieassistenz, Cordula Dickmeis. Musik, Jan-Peter Pflug. Regie, Sven Stricker. Produktion Südwestrundfunk 2010. Dramaturgie Dagmar Schnürer.